Diese Kette sind ja bei mir. Sie brachten mich auf diese Welt. Diese Welt voller Scheiße und Geld. Keiner fragt, ob es mir hier gefällt. Heute Nacht werde ich durchdrehen. Ich will die ganze Scheiße nicht mehr sehen. Die ganzen Fabriken, Schornsteine kotzen mich an und Atomkraftwerke strahlen uns an. Smileys an allen Ecken. Alle sind happy, aber viele verrecken. Alle sind happy, aber viele